Stillstand. Ja gut, aber es ist Stillstand, der da angegriffen wird, das stinkt langweilig. Und die Stillstellung dieses ununterbrochenen Flusses von Stillstand, das wäre das dialektische Bild, wie Walter Benjamin es sozusagen angeregt hat. Das wäre die Unterbrechung, das wäre der Schock. Das haben die Situationisten versucht weiterzuentwickeln durch die Tour de Mans, also worüber du dann gesprochen hast. Also das heißt, das geht immer um das Aufbrechen der Ersatz, des Ersatzes für Langeweile. Das heißt, die Langeweile in Leben, in Aktivität verwandeln. Diese Kunst wäre dazu erlernen. Also das ist eigentlich das Programm, weswegen das eigentlich auch nicht kontemplativ geht. Diese Stillstellung des Stillstandes sozusagen. Aber diese Entdinglichung. Wenn ich vielleicht noch was hinzufügen darf, also vielleicht habt ihr es eh gerade gesprochen, als ich dann draußen war auch. Ja, okay, dann gehe ich jetzt wieder raus. woher kommt die Langeweile? Habt ihr das vorhin schon erklärt? Ich weiß nicht. Okay, also wenn ich es jetzt wiederholen sollte, danke, Lea, sofort mir in die Parade fahren. Also woher kommt das? Das kommt natürlich eben von der Reduktion der Arbeitszeit. Also es gibt sozusagen, also mit Marx eigentlich praktisch sozusagen die Zeit, die als Arbeitszeit draufgeht und die Zeit zwischen zwei Arbeitszeittakten ist natürlich keine disponible Zeit, keine frei verfügbare Zeit, sondern ist überflüssige Zeit. Und genau diese überflüssige Zeit wird von den Situationisten erstmal auch als Langeweile, als überflüssige Zeit in dem Sinn, dass man eigentlich nichts mit sich anzufangen weiß, gerade in dem Maße, wie sozusagen die Proletarisierten, die ja meistens eben aus irgendwelchen bäuerlichen Zusammenhängen erstmal kamen, in die Städte geflutet sind, vorher irgendwie auch bis in die 30er Jahre hinein, dann in allen möglichen Metropolenländern dann halt immerhin noch ihre Hasenstellen in ihren Arbeiterbauten hatten und was auch immer. Später. Also, ne, also im Prinzip immer noch so die Zeit zwischen den Arbeitstakten irgendwie, da der Lohn einfach nicht reichte und also sozusagen und die Waren einfach noch nicht verwohlfeilert genug waren, halt eben dann immer noch mal eine Menge zwischendrin zu tun hatten. Mit der Verwohlfeilerung der Waren und also dem entscheidenden Sprung in der Produktivität der fordistischen Produktion sind diese Sachen nicht mehr notwendig. Man kann sich die Sachen kaufen, man muss die Sachen, die man sich nicht vom Arbeitslohn nicht leisten kann, nicht auch noch selber herstellen. Und es tritt dann tatsächlich eben diese leere Zeit ein, die vom Kapital her gesehen einfach überflüssige Zeit ist, ne? Leere Zeit ist und die dann eben auch mit der Ausweitung dieses Zeitfonds dann eben praktisch wiederum auch kommodifiziert und eben dann eben in den kapitalistischen Kreislauf eingesaugt wird. Ne? Also mit den Situationisten gesagt, die Freizeit arbeitet. Also sei es die Zeit, die man verbringt im Stau, um von Fabrik zu Wohnstätte oder zu Freizeitstätte zu fahren, aber einfach auch die dann immer noch übrig bleibende Zeit, mit der irgendetwas anzufangen ist und wo eben dann ab den 50er Jahren eben so etwas wie eine Freizeitindustrie entstand. War das schon gesagt worden? Dann muss das mal gesagt werden. dieser Arbeitsbegriff, den du da gerade benutzt, kann man vielleicht noch ganz gut umschreiben. Also wenn du sagst, Langeweile entsteht auch dadurch, dass der Mensch auf die Arbeit reduziert wird, auch auf Sinn bringt, also ja. Sinn bringt, dann wäre Arbeit sowas wie der Versuch, die Verhältnisse zu erhalten, beziehungsweise jegliche Veränderung der Strukturen auch zu verhindern. Das wäre Arbeit. Also das heißt auch von A nach B zu fahren, um zur Freizeit zu kommen, um sich dann endlich zu erholen, beziehungsweise sich dann endlich erholen, um dann wieder zurückzukommen, das ist eigentlich alles auch vielleicht Zeit. Arbeit. Oder ich weiß nicht, ob es wirklich tote Zeit ist, weil es ist gefüllt mit Arbeit. Man arbeitet an der Reproduktion seines Lebens die ganze Zeit. Kann man das so sagen? Ja. Also insofern wäre Freizeit eben auch keine freie Zeit, sondern Arbeit. Ja.